Gorschachs Tagebuch, 12. Oktober 1985. Heute Morgen runde Kadaverngasse. Reifenprofil auf aufgeplatztem Bauch. Die Stadt hat Angst vor mir. Ich kenne ihr wahres Gesicht. Die Straßen sind Rinnsteine. Und die Rinnsteine sind voller Blut. Und wenn die Gullis schließlich verstopfen. Er säuft all das Ungeziefer. Der dreckige Morast aus Sex und Mord wird ihn bis zur Hüfte gehen. Und all die Huren und Politiker werden aufblicken und rufen. Halte uns. Und ich werde flüstern. Nein. Nein. Lock in here with me. Altes Haus, Plattenbau, kalter Raum, alles taub. Die Fenster verschraubt und die Wände sind grau. Meine trockenen Hände ballen sich zu einer zornig knochigen Faust. Beiläufiger Blick nach draußen, Schmerz in den wandernden Augen. Die Verengung der Pupille durch Anstrengung fokussieren der Augen. Unsichtbarer Gitterstäber, bitteres Sehen. Dieser Raum betäubt und frisst und verdaut dich. Eben aus Reflex, Kaugummi ähnlich. Durch das Panorama hinaus, ein Schneesturm zieht auf. Lautloses Geäst Eisen pfeift durch den rechteckigen Baukomplex, tritt ein durch das splitterndes Glas, rissiges Holz zerstückelt im Kitt, tritt ein spinnend bewebte, bekippte Zimmertapeten, immens im Inneren der Grauzonen, lebenden inneren Wesens gehen Dinge vonstatten, diese Stephen Kings Fantasie als ein Schlaflied für Kinder dastehen lassen, früher sind hier Kinder eingeschlafen, heute zieht man ihre kleinen Schatten des Nachts umherstreifen, auf der Jagd wie Insektenarten, an den Wänden hängen Eierpappen, abhängen wie Fleischerhaken, die mir auf den Geist gehen wie Psychopharmaka. Doch ich bleib behaart und übe mich als Stiefvater und Pate sind Freund seit dem Jahr 2009. Nach dem zweiten Jahr war die Bude komplett, nach dem vierten Jahr wurde gerappt und jetzt im sechsten Jahr wird alles wieder zusammengesetzt. Noch fangen sie die Asche. Kalter Raum, alles taub, ich nehm es auf, was ich baue. Dreh die Anlage auf und es schaut in die Crowd. Der Putz platzt von der Außenfassade und Bauer sucht Frau, du versuchst zu schreien. Doch die Mauer sind Zauber, ein Stein geht außer Atem. Ein und aus, ich ziehe Lines aus weißem Staub. AS gleich MC, zwei Tafel Kreide, Missbrauchs. In Lichtgeschwindigkeit, um schneller zu ziehen, schneller zu rappen als mein Schatten, ey. Ich sammle Panzertapes, ich sammle Gunsha Haze und B18 Games und Jagdtrophäen, ich sammle Baseballschläger oder Ledertreter von Boots and Braces oder Gordon oder London Rangers, Doc Martens mit der Bouncing Soul. Treten alles in der Tiefe von Braunkohle, da unten ist es mies für die Klaustrophoben, Bauersohn und Söhne, ich hab Lust, diesen Raum zu verschönen.